Show. Wohl in seiner Fänge, sanken tief in seine Schoß. Momentgleich in Schicksalslos, früher blindet unterschaut, noch von Hoffnungen gelaut, glaubten wir an Wiederkehr, sanken tiefer in uns schwer. Nur der Traum in stummer Not uns geheime Augen bot. Jeder Tag, der uns umwand, ohne Abend und der Schau, ohne Traum im Traum, der spät einsam unser Haupt umweht. Später Traum, wir folgen dir, letzte seligste Begier. Wecktest du verheißungsvoll, trat in deinen Kreis abvoll, spannte seinen Bogen und zielte lächelnd, tat uns bunt. Ihr mit Nacht und Traum verwehrt, weicht nicht, ihr seid auserwählt. Wenn mein Pfeil das Licht der Welt sinnend von der Seele schnellt, eure Munde muss durchschlägt, er euch durch die Zeiten trägt. Wenn er euer Herz erreicht, strömt ihr heimwärts linienleicht, schwebend eure Nacht verlinkt, und ihr werdet, wenn ihr trinkt, meine Flamme hellen Wein, eures Traumes Jünger sein. Deine Laute sagen laut, oben den Flammen jung, Worten der Erinnerung, öffnen sich, wir kehren ein, wissen, dass der weiße Schein nur ein toter Kiesel ist, Sterne grüßend ohne Frist. Wandeln wir von Traum zu Traum, an des Düchses Ufer Saum, Mond von Göttern ungepflückt, blühend alle Wege schmückt, duftet, lockend und entflammt, auf der Nächte leichten Sand, und wir flechten ihn ins Haar. Schreiten weiter Jahr um Jahr, ist was lebend wir geliebt, still verlohnet und zerstiebt, ist der alte Namen klang, dumpfer Halt im Untergang, ohne eines Wunsches Last, atmen wir der Traum verblasst. In der Nächte leeren Raum, und wir wählen selbst ein Traum. Wir, wenn unser Weg zerrinnt, Falter, Falken, Drachen sind, kreisen um den Mond und Haar, über Welt erlösten Tal. Thank you. Thank you. Sweet shame. Kashmir. Thank you. Silence. Thank you. are becoming gods. There's a new master of creation, and it's you. You've unraveled DNA. And at the same time, you're cultivating bacteria strong enough to kill every living thing. Do you think you're ready for that much power? You lot? You lot? Cheeky bastards. You're running around science like kids with guns, creating a new world while the world you've got is stinking. Come on, hands up. Hands up anyone who thinks you've got it right. Yeah, there's always one. I can see you. If you want the position of God, then take the responsibility. Describe your own reality. Use electronic sex machines. Without machines, humans die. You feel controlled, and I know why. Controlled by me, the machine. Every step you make, I'll see. Thinking about ways in which tones interact, you know. I see them in my mind, the visuals that are like, sometimes they slice through, sometimes they weave around. It's all very much about shape. The boom. The thing.